Ich bin der Leiter dieser Sitzung oder Moderator und ich kann Ihnen den Kollegen Harald von Kotzfleisch vorstellen. Mein Name ist Dieter Wagner, ich leite den Bereich Gründung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer an der Universität Potsdam, hier nebenan. Und in dem Bereich haben wir dann natürlich auch bei den Gründungen es mit Dingen zu tun, unterschiedlicher Fachbereiche, ob das jetzt Social Business ist oder kreative Gründungen, dann aber auch naturwissenschaftliche und hinzu kommt ja noch die Informatik. Und es gibt auf der anderen Seite in der Betriebswirtschaftslehre Lehrstühle für Innovationsmanagement, für Technologiemanagement. Das heißt ja nicht, dass sie unbedingt, weil sie da sind, halt auch da sein müssen, aber das hat ja auch einen Grund. Und bei komplizierten Gründungen in der Forschung, also wir haben beispielsweise bei uns ein sogenanntes Technologie-Scouting. Es gibt in der Forschung viele Dinge, da ist der Markt noch gar nicht richtig da, man weiß gar nicht, wo das hingehen soll oder umgekehrt, was hat der Markt für Bedürfnisse und was liefern die Forscher. Also insofern werden wir uns heute mit dem Thema Innovationsmanagement beschäftigen. Wir haben in Potsdam beim Hasso-Plattner-Institut ja eine School of Design Thinking, die sehr viel Furore macht. Und er hat das Entrepreneurial Design Thinking erfunden. Aber er hat mir gesagt, das wird jetzt nur am Rande eine Rolle spielen. Zwei Betriebswirte, wir arbeiten ohne Folien. Das ist für uns was ganz Besonderes. Keine Folien. Bitte schön. Ja, das ist schon die erste unternehmerische Herausforderung, wenn man zu einem solchen Impuls eingeladen wird, nicht in die Folienkiste zu greifen, sondern sich ein paar Dinge doch einfach mal so zu überlegen. Ich würde ganz gern den Impuls ernst nehmen. Ich werde jetzt keinen langen Monolog halten. Ich widerstehe auch der Versuchung, dann doch wieder so dozierend die Unterschiede zwischen Erfindung, Invention und dann der Innovation, also das in den Markt hineinbringen, zu betrachten. Ich will Ihnen auch keine Definition, was Innovationsmanagement ist und wie es abläuft. Klassischerweise gehen Sie auf den Wikipedia-Artikel und dann können Sie es in der Hälfte der Zeit sehr schön hingeschrieben, dargestellt, nachlesen. Sondern ich habe mir überlegt, was sind vielleicht aktuelle Herausforderungen des Innovationsmanagements, gerade für Entrepreneure, für junge Unternehmen. Und da sehe ich im Grunde zwei, das ist vielleicht nochmal eine andere Verpackung von Dingen, die Sie natürlich kennen, die auch heute sicherlich hier und da schon erwähnt wurden. Aber ich denke, dass dann der Moment greift, dass man genau diese Herausforderungen, diese beiden Herausforderungen, die ich sehe, planen, steuern, organisieren, kontrollieren muss, sprich managen muss als Entrepreneur. Und das vielleicht gar nicht so einfach ist. Der erste Impuls geht in die Richtung des Managements der Kundenintegration, dadurch, dass wir immer offener werden. Und ich erlaube mir Ihnen, vielleicht etwas ungewöhnlich als wirklich jemand, der immer eigentlich in der Wissenschaft war, also nach dem Studium direkt promoviert, dann nach USA gegangen, als Postdoc dann wiedergekommen, habilitiert und jetzt Lehrstuhlinhaber. Zwar mit Intermezzi in der Unternehmensberatung, aber Unternehmensberatung kann ja jeder sein, wie wir wissen. Und das ist für mich jetzt nicht so wirklich der Entrepreneur. Dass der von seinem ersten Startup erzählt, ich war beseelt von der Idee, dass man Abiturientinnen und Abiturienten eine Hilfe geben müsste, um ihre Studienwahl besser zu treffen. Und als ich diese Idee entwickelt habe und mit Freunden gesprochen habe, mit bekannten Verwandten, da haben wirklich alle gesagt, ja, genau, das ist ein ganz großer Markt, da gibt es auch heute einige Startups zu. Aber wie kann man das am besten machen? Meine Idee war, die Schüler oder Schülerinnen müssen das authentisch erleben. Was heißt das, zu studieren? Und auch die Fächer. Denn der Sprung vom Mathematik-Leistungskurs ins Mathematikstudium oder in die Physik, was auch immer, an einer Universität, das ist ja eine Beschleunigung von 0 auf 100. Also habe ich ein Programm entwickelt, habe gedacht, am besten so 3 Monate lang, ja, bringt man viele Willige zusammen und lässt sie dann eben authentisch mit Professoren zusammenkommen. Alles von mir organisiert, kein komponentenbasiertes Thema. Ich habe noch eingekauft jeden Morgen bei diesem Seminar, um dann das Frühstück zu machen und zwischendurch die Snacks bereitzustellen. Also vielleicht einige Fehler auch da gemacht. Aber am Ende des Tages hat es nicht geklappt. Also wir haben das dann durchgezogen mit 5 Leuten, weil ich es einfach machen wollte. Und das hat die Kosten noch nicht unbedingt gedeckt. Also dieses Briefpapier drucken, so ein Logo zu haben, und das macht sie natürlich glücklich in der Phase. Wenn sie Dinge aber nicht verschicken können, werden sie traurig, und es ist dann eben auf der Rückseite später beschriftet worden als Konzeptpapier. Irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben, und ich glaube, der Fehler an der Stelle war, dass ich zwar mit einigen gesprochen habe, mit einigen Eltern, aber es sind ja nicht nur Eltern, und da gibt es ja auch noch die Abiturientinnen und Abiturienten, und die habe ich eben nicht systematisch mit einbezogen. Auch habe ich gewisse Impulse, die während dieses Prozesses des Gründens mir entgegenschlugen, hinsichtlich meiner Innovation, also mein Konzept, ja, kluges Konzept, durchdachtes Konzept, wunderbar PowerPoints gehabt etc., in den Markt zu bringen. Irgendwo muss da was passiert sein, was ich nicht beachtet habe. Offensichtlich diesen Value, ja, im Business Canvas Model für den Kunden nicht richtig erzeugt habe. Ich hätte sie also mehr einbeziehen müssen. Und das ist ja ein großes Thema, dieses Öffnen von Innovationsprozessen, Open Innovation. Sicherlich kennen einige von Ihnen Plattformen wie Innocentive, auf denen Unternehmen ihre Challenges, ihre Probleme, die sie im eigenen Unternehmen nicht lösen können, einstellen und dann die Masse, die Crowd der Internetnutzer damit klugen Ideen dazu beitragen und dafür auch durchaus angereizt werden und honoriert werden, wenn diese Vorschläge dann tatsächlich umgesetzt werden. Die Frage für ein Startup, und ich mache ähnliche Themen wie Dieter Wagner in der Universität, also wir versuchen Scientific Entrepreneurship zu unterstützen, Unternehmertum aus der Wissenschaft, wie kriegen wir es systematisch hin, ja, dass die Startups von Anfang an auf den Kunden irgendwie hören, den mit dabei haben. Und dann ist die Frage, die ich so ein bisschen als Impuls, ich will jetzt da gar keine Lösungsvorschläge unterbreiten, aber reingeben möchte, wie viel von dieser Offenheit braucht man als Startup? Das ist der erste Teil, der erste Impuls, Management dieser zunehmenden Offenheit, vielleicht auch der notwendigen Offenheit. Habe ich noch für den zweiten Impuls Zeit, dann schiebe ich den direkt hinterher. Das ist auch sehr spannend, ein spannendes Thema auch in der Literatur zurzeit, wie ich meine, nämlich das Management von Geschäftsmodellinnovationen. Auch dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Ich betreue zwei Startups, die sehr vergleichbar sind, sind beide im E-Business-Bereich im weiteren Sinne tätig. Beide haben wirklich eine sehr schöne Geschäftsidee. Beide Teams sind so von ihrer Aufstellung eigentlich optimal besetzt. Klassisch die betriebswirtschaftliche Seite, die Informatikseite, also wirklich auch exzellente Personen. Und dieses erste Startup, das ist das Gute, das zeichnete sich dadurch aus, dass es immer permanent offen war dafür, das Geschäftsmodell gegebenenfalls neu anzupassen. Die sind also gestartet als rein social-orientiertes, eher so NGO-orientiertes Startup und sind dann tatsächlich zu einem, ja, Businessmodell gekommen, von dem weiß ich gar nicht mehr, ob das wirklich Social Entrepreneurship ist. Ich sage Ihnen mal den Namen dazu, denn das sind ja die Guten, das ist Social Funders. Wenn Sie auf die Plattform gehen, werden Sie sehen, sehr schöne Idee, nämlich die Spenden oder ja, die Unterstützung, die Firmen für irgendwelche Projekte zukommen lassen, über diese Plattform laufen zu lassen. Und die Akteure, die das Geld dann verteilen auf soziale Projekte, das sind dann die Kunden von den Unternehmen. Also Krombacher macht nicht irgendwo, schreiben die oder machen eine Werbung. Mit jedem Kasten Bier machen wir einen Baum in Brasilien, sondern da soll der Kunde auf dieses Projekt in Brasilien oder vielleicht ein anderes spenden. Also eigentlich ein sehr schönes Startup. Permanenter Wandel in diesem Unternehmen. Und das zweite Unternehmen hat es eben nicht so gemacht und ist jetzt so gerade an der Grenze zur Insolvenz und erkennbar, dass die auf gewisse Impulse aus dem Markt, also dieses Feedback, irgendwie nicht wahrnehmen und einfach durchgehen. Ja, an ihrem, ich sag mal, Businessplan kleben, was wir ja alle gar nicht mehr so haben wollen. Aber da muss man sich auch bewusst sein, dass natürlich viele Institutionen einen Businessplan wollen. Die wollen das Forecasting und in der Regel auch gerade die Investoren wollen diese Fokussierung. Ja, und da ist eine klare Entrepreneurial Challenge, eine Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Mit diesem Druck zur Fokussierung und Stabilität und gehe in die eine Richtung und auf der anderen Seite offen sein für Wandel. Und gerade auf der Geschäftsmodellebene, also das Management von Geschäftsmodellinnovationen. Das wäre so mein zweiter Impuls. Man kann allgemein sagen, es gibt einmal diese Konzeptphase, Ideenphase, irgendwo muss die Idee ja herkommen. Und später, worüber wir dann auch, wenn Sie Lust haben, reden müssten, ist dann, wie wir das entwickelt, wie wir das getestet. Und im günstigsten Fall, er hat darüber gesprochen, vom Geschäftsmodell, müssen Dinge ja auch produziert werden und müssen sich am Markt auch bewähren. Harald, bei der Frage, bei dem schönen Beispiel mit den Studenten und dem Satz, sagen wir mal, Scheitern gehört auch dazu. Wie ist da deine Erfahrung? Du hast jetzt ja praktisch gemerkt, dass da was falsch gelaufen ist. Und wie schätzt du das jetzt für weitere Aktivitäten ein, die du machst, die andere machst? Wie kann man dieses Phänomen Scheitern jetzt verarbeiten, auch im Unterricht, im Erfahrungsaustausch mit Leuten, die gründen wollen? Also was hast du da so für Erkenntnisse daraus gewonnen? Meine Idee ist auch gescheitert. Also ich habe da auch richtig Geld, also für meine Verhältnisse richtig viel Geld in den Sand gesetzt. Dass das auch eine gewisse Souveränität erfordert und diese Souveränität wird nicht unbedingt durch ein Stereotyp zwar, aber die deutsche Kultur unterstützt. Sie kennen diese Vergleiche mit USA, wenn man dort einmal gescheitert ist und einen neuen Kredit bei der Bank haben möchte und sagt, mit der ersten Idee hat es nicht geklappt, hier ist die zweite, sagen die super, denn dann geben wir ihnen jetzt noch ein bisschen mehr, weil wir wissen, sie haben was gelernt. Wenn sie das bei einer deutschen Bank machen, sollten sie eigentlich gar nicht hingehen, denn die Frustration ist einfach viel zu hoch, der Art und Weise, wie sie abgelehnt werden. Das heißt also, wir kämpfen hier mit einem gewissen Kulturphänomen und ich glaube, dass gerade die Entrepreneurship-Szene dem ein bisschen entgegenwirken könnte. Wir hatten hier in der Session zuvor 4 erfolgreiche, ja, aber wir haben keine Misserfolge. Ich meine, der Otto hat auch von seinen Misserfolgen erzählt, aber irgendwie spürt man den Erfolg die ganze Zeit. Und also da ein bisschen mehr Authentizität und Bekenntnis. Und das tatsächlich dann auch in der Universität natürlich Leute einladen, die das so erlebt haben und darüber dann auch fair und auch authentisch berichten. Wie geht man mit dieser Gratwanderung um? Wie handelt man das? Denn es ist ja auf der anderen Seite intellektuell sehr schön, dass man sagt, ja, da machen wir eine Plattform, machen das alles offen und jeder kann mitmachen. Das hat ja auch wiederum Nachteile für das Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Ja, also ich sehe eben die Gefahr oder der Vorteil, dass man natürlich viele Impulse bekommt von außerhalb. Ja, und diese Betriebsblindheit, auch die Entrepreneurial-Betriebsblindheit, also ganz von Anfang an, dass man dort zu Kreativität stimuliert wird und auf neue Ideen kommt, das denke ich, das ist dieser große Vorteil. Auf der anderen Seite kommt diese Destabilisierung mit rein, die man dann auf irgendeine Weise kanalisieren muss. Und ich weiß nicht, ob ich das Beispiel erzählen darf, aber ich erzähle es trotzdem. Bei politischen Bildungsprozessen, also basisdemokratische Ideen, dann ist ja auch die offene Innovation, wird ja thematisiert. Und wir haben das mal in Koblenz, oder die Stadt Koblenz hat das mal gemacht und sie wollte für ein Gebäude einen Namen finden. Und die Koblenzer Bürger hatten sich dann irgendwann auf den Namen der bekanntesten Prostituierten in Koblenz geeinigt, weil die wirklich jeder kannte. Also da merkt man, man braucht Filter, man braucht Mechaniken, Systematiken, wie man dann diese Impulse aufgreift. Und natürlich kann es da IT helfen, ich bin jetzt kein Informatiker, aber natürlich können Sie semantisch diese Beiträge aufarbeiten, versuchen Muster zu erkennen, was wiederholt sich, worüber beschweren sich Kunden immer wieder. Und das können Sie natürlich durch die elektronische Schnittstelle, haben Sie da weitere und zusätzliche Möglichkeiten der Effizienzerhöhung durch Automatisierung. Aber am Ende des Tages ist es dann tatsächlich ein Abwägen. Ich sehe die größte Herausforderung. Haben wir Gründer hier im Raum? Dann können Sie mich ja ad absurdum führen oder sagen, es ist für Sie vollkommen anders. Aber finden Sie nicht auch, wenn Sie eine Idee haben, von der Sie überzeugt sind, und Sie sind ja nicht überzeugt, weil Sie glauben, Sie sind der Einzige, der die Idee gut findet, sondern da gibt es andere, also sprich Kunden. Dass es so schwierig ist, sich dann nochmal mit vielen Kunden immer wieder zu unterhalten, ob das, was Sie gerade machen, richtig ist. Kurze Vorstellung, mein Name ist Thomas Fleck. Ich habe auch mal ein Unternehmen gegründet und führe das auch noch. Und ich würde Ihnen aber, also zum einen erstmal vielen Dank, dass Sie von Ihrer persönlichen Erfahrung berichtet haben und auch einer, die nicht so gut gelaufen ist. Das gehört ja immer dazu. Und meine Frage ist eigentlich fast ein bisschen persönlich, warum haben Sie es denn nicht nochmal versucht? Oder warum machen Sie es jetzt nicht nochmal und besser, weil Sie haben ja jetzt daraus gelernt? Ja. Das hat viel mit dem zu tun, was heute Morgen präsentiert wurde. Ich habe mir mal so ein paar Begrifflichkeiten aufgeschrieben. Insbesondere finde ich den Begriff der Authentizität so gut. Und diese Authentizität betrifft ja auch gerade die Person und die Gründungsidee. Und auch die Situation des Gründens an sich. Und ich für meine Person, ich bin ja nun mal Hochschullehrer, also verbeamtet, ja, der klassische Nicht-Gründer, wenn man es mal so deutlich sagen möchte. Es gibt viele Ausnahmen wie Herrn Faltin. Ich habe gemerkt, dass ich zwar dieses Unternehmerische habe, aber vielleicht an einem Punkt nicht dieses Risiko nochmal gehen möchte. Also die Idee ist immer noch da. Ja, und sie kommt mir auch immer wieder entgegen. Es ist ja auch das ist ja das ganz Miese. Sie hatten eine Idee und die geht in die Hose und plötzlich kommen andere und machen ein bisschen was anderes und es läuft. Also ich hatte auch die Idee, das zu automatisieren, also ein automatisiertes Matching zu machen zwischen Studiengangsanforderungen und Persönlichkeitsinteressensprofilen. Ja, kommt mir dauernd entgegen. Also, und dann muss ich auch noch zum Exist Gründerstipendium begleiten. Was ich als interessant aber empfinde, diese Situation, wo er sagt, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, eigentlich war das eine, ich sage jetzt mal salopp, geile Idee, ich komme irgendwie wieder drauf zurück, nur die Rahmenbedingungen müssen sich dann ändern und das kann ja dann auch ein Studierender sein, ein Mitarbeiter oder wer auch immer oder irgendeine Person, die das aufgreift, der Unternehmer, vielleicht wie Sie, der hauptamtlich arbeitet als Unternehmer, der ist in einer etwas anderen Situation und da, das kam auch heute und auch bei anderen Gelegenheiten raus, ist das dann ein Abwägen, mache ich jetzt einfach so weiter, bin ich besessen von dieser, sagen wir mal, Vision, ich lasse da nicht locker, da gab es auch heute hier Beispiele und das andere ist, dass man dann ganz systematisch sagt, jetzt ist Schluss, also jetzt ist ein Punkt, wo man erreicht hat, das geht einfach nicht. Das war heute Morgen ja auch ein Beispiel einer Firma, ein Übergang nach USA, also in Deutschland lief alles gut, in USA war das und das und das und das nicht möglich und da waren einfach die Voraussetzungen noch nicht gegeben und dann habe ich gesagt, machen wir jetzt Schluss, obwohl ich eiere so ein bisschen rum, könnte sein, dass die eines Tages sagen, ja, wenn die Voraussetzungen stimmen, kommen sie dann doch wieder drauf zurück. Design Thinking, Entrepreneurial Design Thinking, Kreativitätstechniken gibt es ja auch schon seit längerer Zeit. Was bringen diese Verfahren jetzt im Hinblick auf Innovation? Oder welche Erfahrungen hast du da gemacht? Ja, es fange ich mal so an, um mich schon direkt zu retten. Es gibt mindestens zwei Arten von Innovationen. Es gibt wirklich die radikalen Innovationen, die wirklich neu, neu, neu sind. Und dann noch eher die schrittweisen Innovationen. Und so mehr oder weniger würde ich sagen, dass wir mit der Methodik insbesondere im zweiten Bereich ganz erfolgreich sind, also eher dieses Inkrementelle. Es liegt auch ein bisschen vielleicht daran, was die Botschaft von Design Thinking ist. Das spreche ich natürlich in virtueller Gegenwart der großen Päpste, ja Stanford und Potsdam. aber ich mache es mal trotzdem. Die Methodik an sich hat Elemente oder besteht eigentlich nur aus Elementen, die vollkommen bekannt sind. Ja. Es ist eben ein hauptsächlicher Effekt oder zwei Effekte. Der eine ist, dass man es mal macht. Ja. Das ist sehr unternehmerisch. Die Methode an sich ist irgendwie ein Spiegelbild des Unternehmerischen. Wir vermitteln dort unternehmerisches Denken und Handeln. Also eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man mit Herausforderungen umgeht. Und die Beispiele der Herausforderungen sind jetzt in diesen basisorientierten Seminaren, was ja Herr Weinberg auch gerade macht, immer so alltägliche Fragestellungen. Also zum Beispiel, lassen die Studenten rausschicken und die sehen dann, dass irgendwie Fahrräder komisch abgestellt sind. Oder sie sehen im strömenden Regen jemanden mit einem Rollstuhl fahren, der pitschepatsche nass wird. Ja, und dann werden so Ideen stimuliert. Eine wesentliche weitere Komponente ist, dass man versucht zu vermitteln, wie die Sicht des Kunden ist. Und dann sind wir wieder bei unserem Thema Kundenoffenheit und Kundenintegration. Das ist tatsächlich eine erklärte Zielsetzung der Methode. Schönes Beispiel, was mir immer sehr plastisch vor Augen ist, wenn jetzt in so einem Design Thinking Workshop zum Beispiel über Produkte für die ältere oder alte Generation nachgedacht wird, dann gibt es solche Anzüge, die sie sich anziehen können, die sind besonders schwer, damit können sie nicht anständig gehen, haben so große Füße, können nicht richtig mehr greifen, sehen nicht richtig, haben so einen Helm auf. Ja, und dann wollen sie den neuen Suppenlöffel kreieren. Ja, und schmeißen sich die ganze Zeit. Und dann lernen sie, wie das Gefühl ist, also diese Empathie für den Kunden zu lernen. Und im Idealfall soll auch immer wieder der Kunde da reingeholt werden. Also eigentlich ein Prototyping, was sehr eng in der Softwareentwicklung spricht man von agilen Methoden, also immer wieder ein Hin und Her, neue Anforderungen versuchen umzusetzen, gucken, gefällt die. Und das ist sicherlich mit den ganzen Business Canvas Überlegungen, mit Lean Startup, Effectuation heute Morgen von Dietmar Grichnick, es geht alles im Grunde in die eine gleiche Richtung. Erstmal schauen, dass man irgendwas hinbekommt und austesten. Und nochmal zurück zu meiner Idee, ich habe das nicht gemacht. Ich habe nicht ausgetestet. Ich habe alles gemacht. Dieses Drucken von diesem Papier, ich sehe es noch vor mir, weil es da immer noch zu Hause rumfliegt. Und das Logo so schön ist, ich kann es den ganzen gar nicht beschreiben. Richtig emotionalisiert bin ich dann. Alles komplett klassisch, so businessplanmäßig, einmal durchdacht. Ist ja auch für einen Professor adäquat, dass man das einmal durchdenkt. Und dann versucht, nur umzusetzen. Und das ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit der falsche Weg. Thank you.